Realität oder Fiktion? Eine junge Frau flog 2010 als Teil eines 11-köpfigen russischen Spionagerings in den USA auf. Die Agenten sollten sich nach und nach Zugang zu politischen Entscheidungspositionen erarbeiten. Dazu kam es aber nie. Berichten zufolge waren die Spione mehr mit ihrem Mittelklasse-Leben als mit klandestinen Umtrieben beschäftigt. Die festgenommenen russischen Staatsbürger hatten Glück. Bereits 2 Wochen nach ihrer Verhaftung verständigten sich die beiden Regierungen auf einen Deal. Die Spionin und ihre Komplizen wurden nach Wien geflogen und dort gegen 4 Russen eingetauscht, die wegen des Verdachts auf Spionage für den Westen in Russland einsaßen. Nach ihrer Rückkehr machte die junge Frau eine für eine Ex-Spionin ungewöhnliche Karriere. Sie wurde nicht nur hohe Funktionärin in der Jugendorganisation der Regierungspartei Einiges Russland, sondern moderierte auch eine Mystery-Sendung im Fernsehen und modelte 2012 bei der Fashion Week in Moskau. Realität. Vermeldet in der Süddeutschen Zeitung am 13. November 2012. Anna Chapman ist der Name der illustren Spionin. Wenn es nicht einen für die nationale Sicherheit zwingenden Anlass gibt, werden wir die Kommunikation von Staats- und Regierungschefs unserer engsten Verbündeten nicht belauschen. Barack Obama, US-Präsident. Wir finden uns hier in einer neuen Situation. Ich möchte mal sagen, James Bond 007 war gestern, James Bond 2.0 ist heute. Und das ist unser Problem. Harald Range, Generalbundesanwalt. Even if you're not doing anything wrong, you're being watched and recorded, and the storage capability of these. Auch wenn man nichts Unrechtes tut, wird man überwacht und die Daten gespeichert. Die Speicherkapazität steigt jedes Jahr um ein Vielfaches. Und es kann so weit kommen, dass man zwar nichts getan hat, aber unter Verdacht gerät, weil irgendjemand in deiner Nähe unter Verdacht steht oder einfach weil sich jemand irrt. Edward Snowden, US-amerikanischer Whistleblower. Ehemaliger technischer Mitarbeiter der US-Geheimdienste CIA und NSA. Big Brother 2.0. Spionage in Realität und Fiktion. Ein Feature von Berit Hempel. Je mehr Technik wir benutzen. Gene Hackman als Ex-Agent in dem US-amerikanischen Kinofilm Staatsfeind Nummer 1 aus dem Jahr 1998. Je mehr Technik wir benutzen, desto einfacher ist es für die, uns zu überwachen. Die, das kann die eigene Regierung sein. Es können aber auch fremde Regierungen sein, Wirtschaftsunternehmen, politische Organisationen oder auch Privatpersonen. Judas, der Jesus an die Römer verriet, gilt als einer der ersten Spione. Realität oder Fiktion? Mehr als 20 Jahre lang spionierte ein FBI-Mitarbeiter unbemerkt für die Sowjetunion und später für Russland. Dieser Fall ist vielleicht der größte Spionageskandal der jüngeren Geschichte. Der Spion, 2001 festgenommen und zu lebenslanger Haft ohne Aussicht auf vorzeitige Entlassung verurteilt, hat Moskau unter anderem die Identität von Doppelagenten verraten. 2 von ihnen wurden später getötet. Außerdem gab er Informationen über Abhörtechnik und Bunkeranlagen weiter. Im Gegenzug soll er etwa 1,4 Millionen Dollar erhalten haben. Realität. Der Spion heißt Robert Hansen. Mein Name ist Ingo Mersmann. Ich bin Inhaber und Geschäftsführer des Top Secret Museums in Oberhausen und war lange Jahre für einen bundesdeutschen Nachrichtendienst tätig. Menschliche Quelle. Jede Person, die Informationen für einen Nachrichtendienst beschafft oder ihm auf andere Weise zukommen lässt. Dabei kann es sich um einen Agenten handeln, aber auch um jemanden, der den nachrichtendienstlichen Hintergrund nicht kennt. Man muss aber alles das, was man erlebt, vom ersten Tag sozusagen an bis zum Lebensende, unterschreibt man eine Schweigepflichtserklärung. Man kann aus dieser dann in Teilen entbunden werden. Das kann passieren. Mein Name ist Eva Horn und ich arbeite als Professorin für neuere deutsche Literaturwissenschaft in Wien. Eva Horn, eine Frau mit wenig Zeit und viel Vertrauen in die Sicherheit von Telefonleitungen. Autorin des Buches Der geheime Krieg, Verrat, Spionage und moderne Fiktion. Das ist wenn man so will, die generelle These meiner Untersuchung. Politische Geheimnisse zeichnen sich dadurch aus, dass sie geheim sind. Das ist trivial. Und die Frage ist, wie kann man sich eigentlich über sie trotzdem verständigen? Eine geeignete Möglichkeit, die Fiktion. Serien wie Homeland, Filme wie Born Identity oder Staatsfeind Nummer 1 beispielsweise. Oder Bücher von Autoren wie John le Carré, Frederick Forsyth. Oder ihm. Mein Name ist Tom Hillenbrand. Ich bin Schriftsteller und schreibe meistens Krimis. In diesem Fall einen Krimi, der in der Zukunft spielt. Und ich interessiere mich sehr für neue Technologien. Auch in seinem Roman Drohnenland, erschienen 2014, eine Anti-Utopie über die Zukunft. In dieser Welt von Drohnenland, da ist es so, dass nicht nur überall Drohnen sind, die alles aufnehmen und Sensoren, die alles aufnehmen, sondern dass vor allem die Behörden zum einen über alle Menschen eigentlich alles wissen, was die so in den letzten 50, 60 Jahren gemacht haben oder wie lange sie eben leben. Und zum anderen diese ganzen Daten verwenden, um so eine Art Google Street View auf Steroiden zu erschaffen, also eine virtuelle Welt, die eine Spiegelung unserer Welt, die heißt da Mirror Space, durch die man dann auch durchlaufen kann, sodass man also sehen kann, was jetzt gerade in New York passiert oder in Tokio oder in Lissabon. Man kann sich da quasi hinbeamen als Ermittler zumindest oder als Geheimdienstler und sich genau angucken, was die Leute da tun. Politische Geheimnisse zeichnen sich dadurch aus, dass sie geheim sind. Und die Frage ist, wie kann man sich eigentlich über sie trotzdem verständigen? Man kann Filme drehen. Mein Name ist Matthias Knob, ich bin der stellvertretende Leiter des Filmmuseums Düsseldorf. Ich denke, dass der Spionagefilm zumindest heute, ähnlich wie die Literatur, vielleicht vor 50 Jahren, George Orwell 1984, zumindest die Möglichkeiten aufzeigt, was alles schief laufen kann oder inwieweit Geheimdienste aus dem Ruder laufen können, ohne jetzt wirklich Geheimnisse zu verraten. Und ich warte jetzt auch immer schon auf die erste Verfilmung der NSU-Affäre oder der NSA-Affäre oder das Abhören der Kanzlerin. Also das sind natürlich Steilvorlagen für jeden Filmregisseur und da könnte man gute Filme draus machen, denke ich. Die Ingredienzien für Spionage in der Fiktion, in Film und Literatur, liefert die Realität. Wahr oder unwahr? 3 Jahre nach dem Zerfall der Sowjetunion erschütterte die Enttarnung eines Doppelagenten die USA. Der Mann hatte sich einst als Chef der Gegenspionageabteilung der CIA der Sowjetunion angedient und nach eigener Aussage alle US-Agenten, die ihm bekannt waren, verraten. Über Jahre, in denen interne Ermittlungen gegen ihn ins Leere gingen, sollen seine Informationen dazu geführt haben, dass etwa 100 Geheimdienstoperationen der USA aufgedeckt und 10 enttarnte Agenten hingerichtet wurden. Der Mann wurde 1994 festgenommen. Wahr. Der Spion heißt Aldrich Ames und sitzt immer noch in Haft. Human. Sigint, Imant, Human und Ozint. Laut Homepage des Bundesnachrichtendienstes. Human Intelligence. Das ist die Informationsgewinnung mittels menschlicher Quellen. Diese operative Beschaffung ist auch heute ein elementarer Bestandteil unserer Arbeit. Sie ist zugleich der risikoreichste Bereich der nachrichtendienstlichen Informationsbeschaffung, sowohl für unsere Mitarbeiter wie auch für unsere Informanten. Der Schutz von Quellen und Informanten hat darum höchste Priorität. Ich war ein Human, ja genau. Dass ich vor Ort war, das heißt in fremden Ländern unterwegs war und Informationen und Nachrichten eingeholt habe, die dann hier weiter bearbeitet wurden. Und in diesen langen Jahren, 16 Jahre davon, habe ich in der Terrorbekämpfung gearbeitet. Naja gut, der Agent ist halt eine Person, die unter größter Belastung steht, immer. Das ist ja auch ein besonderes Merkmal. Ein Human ist ein Mitarbeiter eines Dienstes, der die Aufgabe hat, Menschen zu lesen. So nennt man das auch in Ausbildung, Menschen lesen. Menschen zu lesen heißt, Menschen in ihrer, möglichst in ihrer Gesamtheit zu erfassen. Also man ist psychologisch geschult, man versucht diese Menschen zu erfassen und man versucht Schwachstellen bei diesen Menschen zu erkennen. Man versucht sich diesen Menschen zu nähern, man versucht das Vertrauen zu gewinnen. Gewinnt man oftmals auch und das funktioniert auch ganz gut. Und wenn diese Menschen das Vertrauen gefasst haben, dann nutzt man dieses Vertrauen aus, um Informationen abzusaugen, um die Sicherheit für die Bundesrepublik Deutschland herzustellen. Einsatz menschlicher Quellen. Angehörige fremder Nachrichtendienste bemühen sich häufig darum, Kontakte mit Personen zu knüpfen, die über besondere Kenntnisse oder Zugangsmöglichkeiten in interessanten Zielbereichen verfügen. Zielpersonen sind insbesondere solche, die als Informationsquellen für eine längerfristige Nutzung geeignet erscheinen. Wissen macht Leute erpressbar und manipulierbar, Wissen über sie, von dem sie nicht wollen, dass es weitergegeben wird. Und damit habe ich auch in relativ einfachen, normalen menschlichen Beziehungen einen Hebel, wo ich ansetzen kann. Der Ruf des Agenten saugt ja sozusagen alles auf, was für uns normale Berufstätige selbstverständlich ist im Privatleben. Die Trennung Beruf und Privatleben, das wird dort eines. Wahr oder unwahr? Ein deutscher Kanzler hat ihm vertraut, doch der Regierungschef wurde für die DDR ausspioniert und damit zu Fall gebracht. Der Agent, der im Zweiten Weltkrieg gekämpft hatte, ließ sich von der Stasi anwerben. Zunächst wurde er beim Bundesverkehrsminister eingeschleust, der ihn ins Kanzleramt vermittelte. Dort stieg der Spion bis zum Referenten im persönlichen Stab des SPD-Politikers auf. Der Spitzel organisierte Wahlkämpfe, nahm an Hintergrundgesprächen teil und hatte Zugang zu geheimen Dokumenten. Als er 1974 endgültig aufflog, musste bald auch der Kanzler gehen. Der Spion wusste angeblich von privaten Affären des Kanzlers und der wäre womöglich dadurch erpressbar gewesen. Wahr, der Spion, Günther Guillaume, der Kanzler, Willy Brandt. Homeland, eine US-amerikanische Serie, bisher bestehend aus 4 Staffeln, die älteste aus dem Jahr 2011. In Homeland geht es im Grunde darum, dass die Hauptfiguren, es sind eine Reihe von Hauptfiguren, die darin verwickelt sind, die sich sozusagen gegenseitig beschatten. Carrie Mathison, eine junge Frau, schlank, blond, mit dem Handicap einer bipolaren Störung, Agentin für die CIA, Abteilung Terrorabwehr. Sie vermutet zunächst einen Schläfer, dann sogar einen Doppelagenten in den eigenen Reihen. In ihrem Fokus steht der Soldat Nicholas Brody, der 8 Jahre lang im Irak von Terroristen gefangen gehalten worden war. Es geht darum, dass ein Doppelagent sich eingeschlichen hat offensichtlich und dass dieser Doppelagent enttarnt werden muss. Es ist also eine Serie, die sich auch sehr stark mit der Arbeit des Geheimdienstes selber, also nicht so sehr mit dem Bekämpfen des Feindes befasst, sondern mit der eigenen Arbeit, mit der Integrität der eigenen Arbeit, diese Integrität auch in Frage stellt. Aber dadurch, dass es eine Serie ist, hat man ja schon so als Zuschauer den Eindruck, dass diese Arbeit im Grunde nie zu Ende ist. Das heißt, das ist nicht eine Arbeit, die vielleicht noch wie im Agentenfilm der 50er und 60er Jahre irgendwann beendet ist, sondern es ist die Sache bereinigt, sondern es ist ein längerer Prozess, der im Grunde gar nicht lösbar ist, weil die Strukturen innerhalb dieses Geheimdienstes so verwickelt sind und so undurchsichtig sind, dass sie im Grunde auch die eigenen Leute gar nicht mehr verstehen und gar nicht mehr lösen können. Und ich glaube, das ist das Wichtige an diesem Film, dass es im Grunde gar nicht zu einem Happy End in dem Sinne kommt, sondern dass das ein Prozess ist und so wird es dem Zuschauer sicherlich auch vermittelt, der wohl nie zu Ende ist. Social Engineering. Methode, um unberechtigten Zugang zu sensiblen Informationen durch Aushorchen von Personen zu erlangen. Ausgenutzt werden menschliche Eigenschaften, wie beispielsweise Vertrauen, Eitelkeit, Hilfsbereitschaft, Habgier, Angst oder Respekt vor Autorität. Warum tue ich das? Tue ich das, um Deutschland zu schützen? Ist das ein reines sportives Interesse, kann man ja auch so nennen? Oder geht es um Geld oder geht es um andere Dinge? Inwieweit bin ich auch ein Verräter? Das kommt auch noch dazu. Inwieweit ist man auch ein Verräter, wenn man Menschen dicht an sich heranlässt und wenn diese Menschen Vertrauen haben? Und solche Fragen stellt man sich dann auch einfach. Und ich glaube, das geht dann auch nach außen und das wird dann natürlich auch von den Drehbuchleuten aufgenommen. In den 50er, 60er Jahren gab es ja ein ganz klares Feindbild Gut und Böse, Ost und West meistens. Es war alles sehr klar eingeteilt. Der Agent hatte eigentlich auch zum Teil schon ganz faszinierende Züge. Es war ein Mensch, der also die Lizenz zum Töten hatte, der in andere Länder reiste, der auf allen sozialen Parketten sicher war. Also ein cooler Typ irgendwie. Während die Wahrnehmung heute durch die ganzen Skandale, NSU und NSA und was es alles gibt, ja doch ganz anders ist. Und der Spionagefilm heute, nehmen wir beispielsweise Homeland, beschäftigt sich ja zu einem Großteil auch damit, wie ein Agent die eigene Organisation wahrnimmt oder wie er sich in der eigenen Organisation bewegt, dass er beispielsweise Doppelagenten ausfindig macht und dass er versucht, die eigene Organisation zu bereinigen. Und das ist natürlich ein Wandel in der Thematik, der ganz grundlegend ist. Es gab nach 9/11 eine sehr intensive Fixierung der Politik auf Fragen der klandestinen politischen Arbeit, des politischen Untergrunds, und zwar nicht nur im Hinblick auf jetzt die Arbeit von Terroristen, sondern auch im Hinblick auf die Frage, was tun Regierungen eigentlich, welche geheimen Machenschaften verfolgen sie, welche Dinge tun Staaten, die eigentlich mit ihrem demokratischen Anspruch nicht kompatibel sind, und deshalb tun sie das im Geheimen. Also die generelle Frage für mich war, was ist die Dimension des Geheimen, gerade in demokratischen Gesellschaften? In Homeland beispielsweise oder auch in Staatsfeind Nummer 1, das sind Filme, die ja im Grunde auch die Auswirkungen dieses Agentenberufes auf den Agenten selber, auf diese Persönlichkeit zeigen, also der Verlust der Ideale oder der Verlust der Persönlichkeit, der Verlust des Privatlebens und all diese Dinge bis hin bei Homeland dann wirklich zu Symptomen, die man als geisteskrank oder psychopathisch bezeichnen kann. Also das steht wirklich im Mittelpunkt. Die Persönlichkeit ist ganz eng verbunden eben mit dieser merkwürdigen Tätigkeit, dass man im Verborgenen sozusagen agieren muss, dass man sich selber auch nie mitteilen kann, praktisch, dass man alles für sich behalten muss, teilweise auch private Empfindungen, private Gefühle, und dass das letzten Endes dann zu psychischen Störungen führt. Hauptamtliche Nachrichtendienstmitarbeiter sind in Spionagetechniken und konspirativen Verhaltensweisen besonders geschult. Sie sind vielfach getarnt und insbesondere als Mitarbeiter von Botschaften oder Konsulaten in Deutschland tätig. Viele von ihnen haben den Auftrag, sich ein eigenes Netzwerk aufzubauen. Ihr Ziel ist es, möglichst umfassend sensible Informationen abzuschöpfen. Hierfür rekrutieren sie weitere Agenten, die ihnen brauchbare Informationen zuliefern können. Man hat ja in den USA, vor allem auch hier in Europa, dem Film den Vorwurf gemacht, dass er sehr stark anti-islamistisch ausgerichtet ist, dass er also diese Bevölkerungsgruppe sozusagen in einen Topf wirft und dass das im Grunde dann auch die Vorgänge in der amerikanischen Politik untermauern sollen, also im weitesten Sinne eine Propagandaserie. Und ich glaube, dass das natürlich eine große Rolle spielt, auch bei dem Erfolg dieser Serie. Die Serie wurde ja auch sehr stark beworben und gepusht. Das mag sicherlich zutreffen. Ich denke aber, dass auch das Besondere an dieser Serie ist, dass sie sich sehr, sehr stark konkret auch mit einem politischen Vorgang befasst, der ja tatsächlich aktuell ist, den die Zuschauer kennen, der durch die Medien auch sehr bekannt ist, und dass das einfach ein Versuch ist, einen Agentenfilm einmal sehr, sehr stark auch an der Realität zu orientieren, an realen Vorgängen in Nahost und diese aufzugreifen. Born Identity mit Matt Damon in der Hauptrolle. Erste Folge einer vierteiligen Kinoreihe. Ja, in Born Identity geht es letztendlich darum, dass ein geschasster Agent wissen will, wer er ist. Er hat sein Gedächtnis verloren bei irgendeinem Einsatz und er möchte wissen, wer er ist, was seine Identität ist, und muss dazu natürlich seine eigene Organisation sehr unter die Lupe nehmen, begibt sich sozusagen in das Innere dieser Organisation und wendet sich dann sozusagen gegen die eigene Organisation, wird dann vom Geheimdienst, von seinem eigenen Dienst auch gejagt und muss sich seines Lebens erwehren sozusagen auf der Suche nach der Identität. Das heißt, er wird vom Jäger zum Gejagten aufgrund einer eigenen Einstellung, die er versucht durchzusetzen. Und ich glaube, das ist eine grundlegende Veränderung in der Figur des Agenten im Film in den letzten 50 Jahren. Der Agent Jason Bourne entdeckt, dass er Teil einer streng geheimen Operation der CIA ist, bei der Menschen zu Killern ausgebildet und eingesetzt werden. Es gibt da dieses Thema der Gehirnwäsche der eigenen Agenten. Wie wird ein Agent zum Killer gemacht? Und das wird sehr, sehr drastisch geschildert, auch mit Psychopharmaka, mit bestimmten Medikamenten. Da wird praktisch ein Mensch dressiert zum Killer. Gehirnwäsche im Film. Gibt es das auch in der Wirklichkeit? Ich bin ziemlich überzeugt, ja. Ich kann es nicht beweisen. Nein, ich glaube schon. Gerade bei Bourne Identity war ja die Beratung durch ehemalige Geheimdienstler sehr intensiv, die also schon bei der Entstehung des Drehbuches mitgewirkt haben. Und ich glaube nicht, dass da sehr viel erfunden wurde. Auch sowas ist heute schon Realität. Und das war es auch schon in den 60er Jahren. Sie können heute Menschen unter einen ganz gewissen Druck setzen. Sie können Menschen versuchen, so zu manipulieren, dass sie dann solche Taten auch begehen. Da ist das beste Beispiel Marita Lorenz, diese Agentin, die Fidel Castro ermorden sollte. Was hat man mit ihr gemacht? Ihr hat man ein totes Kind gezeigt oder Foto eines toten Kindes gezeigt und hat gesagt, pass auf, das ist dein Kind, das hat Castro getötet. Und daraufhin war sie bereit, eben dann für die CIA zu arbeiten. Das ist schon so ein psychologischer Trick, der da angewandt wurde. In einigen Fällen bauen die Nachrichtendienstoffiziere eine Drohkulisse auf. Zum Beispiel durch Hinweis auf einen tatsächlichen oder vermeintlichen Verstoß gegen örtliche Gesetze. In anderen Fällen versuchen sie, ihre Zielperson für sich einzunehmen und auf freundschaftlicher Basis zu werben. Das ist zum Beispiel auch eine Human-Aufgabe. Das ist sehr unangenehm, das macht man noch nicht gerne. Sie dürfen sich nicht vorstellen, dass Nachrichtendienstler, die dann in diesem Bereich arbeiten, dass sie dann nur große Freude dran haben, Menschen so zu manipulieren. So ist das auch nicht. Ne? Aber auch die Nachrichtendienstler sind ja nur Menschen. Der Reifeprozess oder der Entwicklungsprozess des Helden, der wirklich in so einer kafkaesken Situation ist, der in diesem Beruf feststeckt, in dem er sich nicht mitteilen kann, in dem er völlig auf sich allein gestellt ist und der mit dieser Sache irgendwie fertig werden muss mit dieser Situation und ja teilweise eine sehr dramatische Entwicklung durchmacht. Und ich glaube, das ist schon faszinierend. Vielleicht kann sich der eine oder andere aus seinem Berufsleben oder seinem alltäglichen Leben damit identifizieren. Aber ich glaube, dass die Figur des Agenten nach wie vor im Film schon eine sehr faszinierende Figur ist. Da geht es sozusagen um die tiefsten Abgründe unseres Zusammenseins. Also die Frage, ab wann kündigt jemand seine Loyalität gegenüber jemanden auf? Wie viel Verrat ist in Liebesbeziehungen möglich? Natürlich, da geht es einfach um die Abgründigkeit des Zusammenlebens. Die technischen Mittel in Bourne Identity sind natürlich auch sehr der Realität entlehnt. Also es sind Mittel, die wir im Grunde auch aus den Medien kennen. Die totale Überwachung durch digitale Mittel, durch modernste Medien, das wird hier thematisiert. Aber das ist natürlich auch wiederum ein Thema, das diese Filme, glaube ich, sehr stark aus der Realität entlehnen, aus der Arbeit der Geheimdienste. Und es ist ja auch sehr häufig so, dass diese Filme, dass Agentenfilme, beraten werden von tatsächlichen Agenten, die irgendwie ausgestiegen sind und die dann den Regisseuren entsprechende Tipps geben, wie tatsächlich dort auch gearbeitet wird. Also insofern haben diese Filme wirklich auch sehr hohen Realitätswert. Wir können was lernen über Strukturen. Wir werden hinterher nicht eines Besseren belehrt, wer XYZ was gemacht hat. Das ist eben auch sehr schwer möglich, weil Staaten ihre Geheimnisse schützen. Und das beginnt mit so ganz zivilen und legalistischen Instrumenten wie Geheimhaltungsklauseln. Und jeder, der in einem Geheimdienst arbeitet, unterschreibt so etwas. Und gerade Geheimdienstmitarbeiter sind auch in ihrem späteren Leben, wenn sie ausgeschieden sind, an diese Klauseln selbstverständlich gebunden. Und es ist dann oft einfach ein Mittel. Ich sage, ich will beschreiben, wie dieser Dienst funktioniert. Also schreibe ich einen Roman. Realität? Fiktion? Ein Mossad-Agent wurde 1962 in Syriens Hauptstadt Damaskus eingeschleust. Dort gab er sich als Syrer aus und erarbeitete sich das Vertrauen hoher Militärs und Politiker. Die Armee zeigte ihm sogar ihre Stellungen samt Bewaffnung auf den Golanhöhen. Daraufhin regte er an, dort Bäume zu pflanzen, um den Soldaten Schatten zu spenden. Tatsächlich dienten die Bäume aber Israel im Sechstagekrieg 1967 als Markierung von wichtigen Zielen. Der Spion erlebte den israelischen Sieg allerdings nicht mehr. Im Januar 1965 wurde eines seiner Funksignale abgefangen. Er wurde festgenommen, zum Tode verurteilt und nach Monaten der Folter im Mai öffentlich hingerichtet. Wahr. Der Mossad-Agent hieß Eli Cohn. Tage und Nächte lang hadert Toby mit seinen Optionen. Soll er zu Diana laufen und alles beichten? Ich habe mich über ihre Anweisung hinweggesetzt, Diana. Ich weiß, was im Verteidigungsministerium passiert ist, und jetzt passiert bei uns haargenau das Gleiche. Doch was im Verteidigungsministerium passiert ist, so hat Diana ihm unmissverständlich zu verstehen gegeben, geht ihn nichts an. Und das Außenministerium besitzt viele Schreckenskammern eigens für Querulanten und Whistleblower. John Le Carré, ehemaliger britischer Geheimdienstmitarbeiter, in seinem jüngsten Buch »Empfindliche Wahrheit« aus dem Jahr 2013. Als ich das Sicherheitsperimeter passiere, heftet sich ein Kolibri an meine Fersen. Er umschwirrt mich mehrmals, um meine Physiognomie und mein Laufmuster mit einer Datenbank abzugleichen. Offenbar ist das Ergebnis zu seiner Zufriedenheit, denn die Sicherheitsschleuse gleitet lautlos auf. Ich grüße die beiden Gendarmen am Eingang und gehe hinein. Aus dem Roman Drohnenland von Tom Hillenbrand. In Drohnenland geht es hauptsächlich um IMINT. Laut Bundesnachrichtendienst Imagery Intelligence. Hierbei handelt es sich um die Informationsgewinnung durch Satelliten und Luftbilder. Dieses Fernerkundungsaufkommen dient somit der gezielten Aufklärung durch Visualisierung. Das ist der Überwachungsbereich durch Satelliten und durch Drohnen. Also da sind Techniker dran, die Satelliten steuern, die Satelliten so einsetzen, dass man möglichst genaue Informationen und möglichst zielgenaue Informationen bekommt. Das sind oftmals Raumfahrtwissenschaftler, die da dran sitzen und die dann sich diese Informationen holen aus dem Weltraum sozusagen. Der Kernpunkt ist nicht, was ist sozusagen technisch alles machbar, sondern die Frage, wie dann in so einem Kontext, in so einer anderen Welt, wie da Menschen funktionieren und wie das menschliches Handeln beeinflusst, wie das menschliche Moral beeinflusst. In Drohnenland muss der Protagonist untertauchen. Er schießt sich ins Knie, damit er durch sein Laufmuster seine Bewegungen nicht erkannt wird. Das ist Realität, wobei man sich heute nicht ins Knie schießen muss. Denn man wird auch an anderen Körperbewegungen erkannt. Wie sie sich mit den Armen bewegen, wie sie ihren Kopf bewegen, alles daran können sie heute durch motorische Programme Menschen erkennen. Und man ist heute sogar so weit, dass sie das auf 4, 6 Jahre vorausberechnen können. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 91% wird er in den kommenden 10 Jahren eine schwere Straftat begehen oder an deren Vorbereitung beteiligt sein. Mit einer 85%igen Wahrscheinlichkeit wird es sich dabei um ein politisch motiviertes Verbrechen handeln. Kein Wunder bei diesem sozialen Umfeld. Aus Drohnenland. Der Vizechef von der IS ist getötet worden aufgrund seiner Oberkörperbewegung. Daran hat man ihn erkannt und er hat sich auf der Straße bewegt. Und ist dann in das Fadenkreuz eben eines Satelliten geraten. Und die Satelliten, die steuern heute die Drohnen, die brauchen heute keine Menschen mehr dafür. Der Satellit gibt dann, wenn er jemand erfasst hat, den lässt er noch nicht mal aus dem Auge, gibt dann eine Information an die Drohne, die steigt auf, eine bewaffnete Drohne, fliegt dann zu diesem Punkt hin, wo sich dieser Mensch befindet und dann überprüft der Satellit nochmal sicherheitshalber, ist das auch tatsächlich die Motorik, die hier eingespeichert ist in meinem System. Und ist es dann auch damit der Terrorverdächtige? Und in dem Moment, wenn das System ein zweites Mal sagt, ja, das ist er, dann bekommt die Drohne den Befehl, das Geschoss dann abzuschießen und dann tötet sie damit den Terrorverdächtigen. Die Realität endet nicht bei der Beobachtung und Analyse. Der Auswertung von Daten folgen auch Handlungen. Wenn man im Fernsehen oder in Nachrichten immer wieder hört, in Bagdad ist eine Autobombe hochgegangen, 30, 40, 50, 60 Menschen verlieren ihr Leben. Dann ist das zu 50, vielleicht sogar schon fast zu 70% keine Autobombe, indem da Terroristen Sprengstoff in die Straße reinfahren mit einem Fahrzeug und das dann in die Luft sagen. Das gibt es auch. Sondern zu 50-70% sind es heute amerikanische Drohnen, die auf ein Auto geschossen werden, weil man weiß, durch die Bewegungssysteme, auch durch Gesichtserkennungssysteme gibt es ja auch noch, weil man weiß, da unten sitzen Terrorverdächtige drin. Und leider sterben auch Menschen im Umfeld dann. Das ist so. Die brauchen Menschen nur noch, um die Satellitensysteme zu füttern, über Computertechnologie, also mit bewegten Bildern zu füttern, das ist das eine. Und sie brauchen noch Menschen, die die Drohnen bewaffnen. Wenn dann die Drohne zurückgeflogen ist zu ihrem Flugplatz, zu ihrem Landeplatz, dann bekommt sie neue Bewaffnung drauf. Zu mehr brauchen sie nicht mehr. Offizielle Zahl der Amerikaner, 572 Drohnentötungen 2013. In dieser Form. Ein neues Fahrzeug stand vor dem Tor, ein kleiner Personenwagen diesmal. In 50.000 Fuß Höhe kreiste die Global Hawk und schaute zu und lauschte. Die gleiche weiß gekleidete Gestalt kam quer über den Sandboden heran und sprach mit dem Fahrer. In Tampa und in London schauten Amerikaner zu. Der Wagen fuhr nicht in den Hof. Ein großer Attaché-Koffer wurde übergeben und mit einer Unterschrift quittiert. Die Gestalt in Weiß ging auf das Hauptgebäude zu. »Folgen Sie dem Wagen«, sagte der Spürhund. Die Umrisse des ummauerten Grundstücks rutschten aus dem Bild, als die Kamera hoch oben in der Stratosphäre dem Wagen folgte. Er fuhr nicht weit, weniger als eine Meile. Dann hielt er vor einem kleinen Büroblock. Das Auge am Himmel richtete sich wieder auf das Anwesen des Predigers. Der frühere Journalist und heutige Autor Frederick Forsyth in seinem Thriller »Die Todesliste« aus dem Jahr 2013. Sie können heute zu 100% überwacht werden. Sie haben keine Möglichkeit, irgendwie rauszukommen aus dieser Situation. Da müssten Sie auf irgendwie vielleicht auf eine einsame Insel ziehen, irgendwo im Pazifik oder sowas. Aber selbst da könnte man Satelliten rüberschicken und könnte sie auch da noch beobachten. Also das hilft alle nicht. Was die Drohnen angeht, entdecke ich, ich verfolge das natürlich weiter, jetzt immer wieder Nachrichten über Geräte, die noch kleiner und noch toller sind als das, was ich mir teilweise so ausgemalt habe. Also auch da, bei den Drohnen, glaube ich, werden wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren einen riesen Sprung erleben. SIGINT. Signals Intelligence. Die weltweiten Datenströme werden ausschnittsweise gefiltert und elektronisch auf bestimmte Inhalte untersucht. Die technische Beschaffung erfolgt rezeptiv und ist nur begrenzt steuerbar. Darüber hinaus ist besonders diese Art der Informationsbeschaffung gesetzlich streng reglementiert. Sie ist dennoch zur Erstellung eines belastbaren Lagebildes unverzichtbar. Der Segment-Bereich, das ist ein anderer Bereich, das sind so die IT-Leute, die sich so die Daten holen, die so überall durch den Weltraum kursieren, wenn ich das mal so sagen darf, die man irgendwo abzapfen kann. Also Segment-Leute sind zum Beispiel Leute, die bei der NSA arbeiten. Staatsfeind Nummer 1. Ein US-amerikanischer Film mit Will Smith und Gene Hackman, der bereits 1998 die umfassende Überwachung thematisiert. Ein ahnungsloser Anwalt wird unfreiwillig zum Geheimnisträger und von der NSA gejagt, die an das brisante Material herankommen möchte. Die Behörde überwacht Will Smith mit Hubschrauber, Richtmikrofon und Satellit, sperrt Konten und Kreditkarten und zerstört sein bisheriges Leben. Staatsfeind Nummer 1 ist die Geschichte eines an sich unbescholtenen Mannes, der relativ zufällig in die Fänge der NSA gerät. Und das Merkmal dieses Films ist, dass die NSA sich eben in ihren Wirkungsweisen verselbstständigt. Das heißt, dass diese Organisation, wenn sie einmal auf einer bestimmten Spur ist, eben nicht mehr zu bremsen ist und sich verselbstständigt und dann eben auch Mittel anwendet, die überhaupt nicht mehr plausibel sind und gar nicht mehr der Wirklichkeit angepasst sind. Und da zeigt sich eben die Arbeitsweise der NSA als äußerst zynisch, was ja auch wiederum, wie man jetzt weiß, keine Übertreibung ist. Der Film ist ja schon ein bisschen älter, was ja teilweise durch die Realität noch übertroffen wird. Der Film ist zu 95% an der Realität dran. Und wenn Sie mal gucken, Abspann 1999 gedreht und auf den Markt gekommen und was Sie dann so in den Untertiteln über die NSA lesen, das ist alles das, was der Edward Snowden erst viele Jahre später gesagt hat. Da hat man damals gedacht, als der Film auf den Markt kam, im Jahr 2000, das ist eine reine Fiktion, das kann gar nicht so funktionieren. Aber der Film ist dann von der Realität doch reingeholt worden. Viele Nachrichtendienste führen elektronische Angriffe aus, um gezielt in fremde IT-Infrastrukturen einzudringen und dort Informationen zu stehlen. Für solche Maßnahmen gibt es viele Einfallstore, Weder Computer noch Laptop, Tablet oder Smartphone sind bislang davor sicher. Jedes hochtechnisierte Land dieser Erde hat seit 2002 Möglichkeiten, jeden Bürger komplett zu überwachen. Sie haben auch keine Chance mehr, diesem zu entgehen. Und privat ist eben nicht mehr privat. Das kann man sich abschminken, wenn ich das so sagen darf. Wenn Sie etwas kaufen und bezahlen das mit der Karte, dann werden Sie damit auch erfasst. Man weiß genau dann, wenn jemand nur Weißwein kauft, das ist halt ein Weißweintrinker und kein Rotweintrinker. Es kann davon ausgegangen werden, dass eine Vielzahl ausländischer Nachrichtendienste in Deutschland aktiv ist, um für Sie relevante Informationen sammeln zu können. Aber es kann ja auch sein, dass Sie innerhalb von, ich sag mal, einem Zeitraum von 6 Monaten 4 Dinge mit Karte kaufen in verschiedenen Märkten. Im ersten Baumarkt kaufen Sie im Frühjahr Unkrautex, im zweiten Baumarkt kaufen Sie irgendwann mal ein starkes Isolierband, weil Sie das benötigen in Ihrem Haus oder Garten oder wo auch immer. Und im dritten Baumarkt kaufen Sie dann ein Stahlrohr oder ein Aluminiumrohr für einen neuen Gartenzaun. Und im vierten Baumarkt fahren Sie dann rein und holen 5 Kilo Gelierzucker. Und dann geht beim Verfassungsschutz eine rote Lampe an, weil Sie 4 Produkte von 8 oder 9 gekauft haben, um eine Rohrbombe zu bauen. Und dann holt man sich die alten Daten und schaut da mal rein, war das Kaufverhalten denn bisher? Und dann stellt man fest, ganz normal, also brauchen wir nichts tun. Aber stellen Sie sich vor, da war jemand in einer ganz bestimmten Szene drin, radikalen Szene, links, rechts oder aber auch Salafisten-Szene, wo auch immer, dann guckt man schon genauer hin, warum das eingekauft wurde. Man kann nicht zu viel Informationen haben. Also je mehr Informationen, umso besser. Also was man dann mit den Informationen macht, es scheint mir manchmal nachrangig zu sein. Es geht erstmal darum, möglichst viele zu haben. Und natürlich hat das auch was zu tun mit dieser Logik des Computers und des Algorithmus und mit dem, was man Big Data nennt. Mehr Daten ist immer besser. Mit mehr Daten kann man mehr Prognosen anstellen, man kann mehr Sachen über jemanden herausfinden. Die Technologie ist heute so weit schon am Telefon, können Sie anhand der Sprache schon Menschen erkennen, ob sie die Wahrheit sagen oder die Unwahrheit sagen. Solche Systeme gibt es. Ob die 100% funktionieren, das ist eine andere Frage. Aber man arbeitet an solchen Systemen und anhand der Spracherkennung versucht man auch, Menschen in gewisse Regionen einzuordnen. Terry überprüft beispielsweise, ob sich die Kommunikation der Verdächtigen mit dem Opfer in der letzten Zeit verändert hatte. Zum einen quantitativ. Gab es mehr Treffen oder Telefonate? Gab es weniger oder gar einen Kontaktabbruch? Zum anderen qualitativ. Gab es auffällige Variationen in der Semantik von Mails oder Gesprächen, die auf Feindseligkeit oder zumindest Spannungen hindeuten? Sowas halt. Aus dem Buch Drohnenland. Das andere ist, dass man versucht, auch durch die Sprache die Psychologie eines Menschen zu erkennen. Also wie funktioniert er, wie denkt er? Methodische Vorgehensweisen. Die gegen Deutschland aktiven Nachrichtendienste nutzen traditionell menschliche Quellen zur Spionage. Sie setzen aber auch technische Mittel ein. Hier sind besonders die Überwachung und Ausspähung von Kommunikationsverbindungen, Telefonie und Internetverkehr sowie elektronische Angriffe auf IT-Infrastrukturen zu nennen. Was ist denn mit uns, den Nutzern, mit den Interviews? Wer und wie viele haben bei dem Telefonat mit Eva Horn mitgehört? Ist die Leitung sicher? Ehrlich gesagt, ja. Ja, ich glaube die Leitung. Oder sagen wir mal so, das, was wir reden, ist politisch absolut belanglos. Und die Frage ist doch nicht so sehr, ob irgendein Mensch da jetzt zuhört. Ich meine, das, was wir sagen, kommt ins Radio. Das ist ja die Intention, dass da zugehört wird. Und das heißt auch, wir werden jetzt nicht allzu intime, persönliche Dinge verhandeln, von denen wir nicht wollen, dass ein Dritter oder ein Zehntausendster sie hört. Ja? Und in dieser Hinsicht ist diese Leitung sicher, selbst wenn, was ich für absolut unwahrscheinlich halte, irgendjemand unserem Gespräch jetzt lauschen würde, ohne dass wir das wissen. Das ist garantiert aufgezeichnet worden, ja. Es werden fast alle Telefongespräche aufgezeichnet. Von unserem Verfassungsschutz in Deutschland, ja. Die sammeln das schon. Und wenn sie eine SMS schicken oder sowas oder eine E-Mail schicken, auch die wird gesammelt und aufgezeichnet. Glaubt Ingo Meersmann. Aber auch im Ausland gibt es reges Interesse an unserer Kommunikation. Gespräche in Telekommunikationsnetzen sind grundsätzlich nicht abhörsicher. Es ist davon auszugehen, dass fremde Nachrichtendienste erhebliche Anstrengungen unternehmen, um Kommunikationsverbindungen abzuhören. Dazu zählt die mögliche Aufklärung des deutschen Kommunikations- und Internetverkehrs, die zum Teil über Server oder Internetknoten im Ausland geführt werden. Also ich gehe einfach davon aus, dass alles, was in meinen E-Mails drin ist und in meinen Telefongesprächen wahrscheinlich auch, irgendwo gespeichert wird. Ich würde einfach bestimmte Sachen nicht digital ablegen. Aber das habe ich auch schon, ehrlich gesagt, früher als Journalist bei bestimmten ganz sensiblen Sachen nicht gemacht. Ich habe mir das nie in eine Word-Datei oder so reingeschrieben, sondern immer in ein Notizbuch, das ich in einem Schrank abgeschlossen habe. Paranoia ist, glaube ich, wirklich in diesem Fall vonnöten. Also das geht gar nicht anders. Der Kreis meiner sehr engen Freunde ist ziemlich weit verstreut. Und natürlich schreibe ich denen per Mail, wie es mir ging. Wenn wir wirklich was besprechen müssen, dann skypen wir oder telefonieren wir. Selbstverständlich, und da kommen sehr intime Dinge zur Sprache. Nur who the fuck cares? Das Schlimmste, was eben passieren kann, ist, dass ein Staat wie zum Beispiel unserer, der in toto ganz okay ist und wo jeder meint, dass er tun und sagen kann, was er will, vielleicht in 20 oder 25 Jahren zu einer Diktatur wird und dann sind all diese Daten da. Und dann kommt jemand und sagt, okay, jetzt suchen wir mal alle Abweichler oder Dissidenten oder Linken oder Rechten oder was auch immer raus. Und das ist ja ganz einfach, weil wir die Daten haben. OSINT. Open Sources Intelligence. Damit ist die systematische und gezielte Beschaffung von frei verfügbaren Informationen gemeint. Sie erfolgt im gesamten Spektrum der öffentlich zugänglichen Informationskanäle und in allen möglichen Sprachen. Die gesammelten Informationen werden vorausgewertet und danach gebündelt und bedarfsgerecht den auswertenden Bereichen zur Verfügung gestellt. Der Bereich OSINT stellt das quantitativ größte Aufkommen der Informationsgewinnung dar. Der OSINT-Bereich, das sind oftmals oder sogar in der größten Anzahl Literaturwissenschaftler, das sind Historiker, das ist der Open-Source-Bereich. Das heißt, die sitzen irgendwo in einem Land dieser Erde, für den Bundesnachrichtendienst im Moment in 103 Ländern dieser Erde. Und die lesen nur Zeitungen und Dissertationen, also Doktorarbeiten, und gucken, wie sieht die Entwicklung in diesem Land aus. Zum Beispiel, wenn man Doktorarbeiten in Physik liest oder in Chemie, dann weiß man auch, wie weit sich das Land auch weiterentwickelt hat. Auch in technologischen Bereichen und in naturwissenschaftlichen Bereichen. Und das sind die OSINT-Leute. Die Analytiker des Departments sind auf dem literarischen Gebiet ständig auf dem Laufenden. Dichtung und Wahrheit werden verglichen, und wenn es größere Übereinstimmungen gibt, beginnt der Analytiker mit einer weiteren Untersuchung. Falls die Übereinstimmung immer noch deutlich feststellbar ist, werden die Informationen und die Berichte zur Überprüfung an eine höhere Abteilung weitergeleitet. Die Agenten haben auch den Auftrag, Listen nützlicher Tipps für Agenten zusammenzustellen. Die 6 Tage des Kondor von James Grady. Realität oder Fiktion? Ein Oberst beim sowjetischen Geheimdienst KGB. Unter anderem arbeitete er ab 1982 in führender Position im KGB-Büro in London und war dort zuständig für die Sowjetspionage in Großbritannien. Schon zuvor hatte ihn allerdings der britische Geheimdienst MI6 als Doppelagenten angeworben. Der Mann versorgte den Westen 11 Jahre lang heimlich mit Geheimnissen aus der Sowjetunion und informierte schon früh über den wahrscheinlichen Aufstieg des späteren Generalsekretärs der KP, Michail Gorbatschow. Er wurde zwischenzeitlich nach Moskau beordert und dort verhört, doch fehlten Beweise dafür, dass er wirklich dem MI6 zugearbeitet hatte. Mit Hilfe des britischen Geheimdiensts gelang ihm die Flucht nach England. Wahr. Oleg Gordievsky lebt heute in Großbritannien. Das ist die generelle These meiner Untersuchung. Politische Geheimnisse zeichnen sich dadurch aus, dass sie geheim sind. Die Frage ist, wie kann man sich eigentlich über sie trotzdem verständigen? Es gibt zwei grundlegende Möglichkeiten, das zu tun. Das eine bedeutet, zu versuchen, dieses Geheimnis zu lüften. Das tun Politiker, das tun vor allen Dingen auch Journalisten und das tun im Nachhinein dann Historiker, die sagen, okay, ich will wirklich wissen, wer dieser und jener Maulwurf war. Ich will rauskriegen, was für eine Hintergrundgeschichte diese und jene politische Entscheidung hat und so weiter. Das ist sozusagen der Versuch, dieses Schloss aufzubrechen. Und es gibt eben nun den anderen Versuch, und das ist die generelle gesellschaftliche Funktion von Fiktionen, die sich um diesen Bereich des Dunklen in der Politik, des Geheimgehaltenen drehen. Sie versuchen, das in der Hypothese und in der Fiktion auszuleuchten und nicht so sehr zu sagen, ich entschlüsse jetzt einen konkreten Fall, sondern ich will wissen und ich will beschreiben und darüber sprechen können, wie der ganze Apparat funktioniert. Wie ist es bei ihm, dem Autor Tom Hillenbrand? Hat er sich für Drohnenland Dinge ausgedacht, die während des Schreibens von der Realität eingeholt wurden? Alles im Prinzip. Als ich angefangen habe zu schreiben, das war vor Edward Snowden. Und als ich so zu 80% fertig war, da kam dieser NSA-Skandal. Und dann war ich natürlich ein bisschen baff. Also da war ich auch überrascht, weil ich schon mir gedacht habe, die machen da irgendwas und die sammeln da Daten. Aber das ist so umfänglich und so radikal passiert, das hat mich dann doch verblüfft. Also da hat mich natürlich die Realität einfach rechts überholt, muss man sagen. Ja, das auf jeden Fall. Vieles funktioniert natürlich so, wie es auch im Film in der Fiktion dargestellt wird. Das ist einfach so. Das hat sich auch immer gegenseitig befruchtet, weil oftmals gab es auch Entwicklungen in Filmen oder bestimmte Situationen oder bestimmte Techniken, die dann tatsächlich in die Spionage eingeflossen sind. Ein Beispiel kann ich nennen. James Bond, der Mann mit dem goldenen Colt. Da gibt es ja diesen, den Christopher Lee getragen hat. Der wurde zusammengesteckt aus Zigarettenetui, Feuerzeug, Manschettenknopf und Kugelschreiber. Hat man gesagt, ja, reine Fiktion. Das war wirklich die Idee eines Drehbuchschreibers. So. Was hat der KGB gemacht? Der hat diesen Film gesehen damals und hat gesagt, sowas kann man gar nicht sich ausdenken, sowas muss es geben. Und der KGB hat dann diese Waffe nachgebaut und die war dann auch tatsächlich funktionstüchtig. Naja, es gab ja immer wieder so kleine Erfindungen, zum Beispiel in den James-Bond-Filmen, die Armbanduhr, wo ein Monitor zu sehen war. Das ist heute nichts Besonderes mehr. Es gab bei Mission Impossible beispielsweise die Kontaktlinsen, die scannen konnten. Auch das ist in Teilen schon wahr geworden. Also es gibt da schon so kleine Erfindungen, die größtenteils im Science-Fiction-Film, aber auch im Agentenfilm zu sehen waren, die durchaus vom Geheimdienst oder auch von den neuen Medien überhaupt dann aufgegriffen wurden. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, ist der Geheimdienst dem Film doch eher ein bisschen voraus und der Film thematisiert dann Dinge, die er vielleicht vom Geheimdienst abgeschaut hat. Ich glaube, die Spionage lernt bestimmt schon sehr lange aus der Fiktion. Die Aufgabe jeder Spionage ist ja nicht rauszufinden, was irgendwann irgendwo passiert ist, sondern meistens geht es ja darum, Anschläge zu verhindern oder vorauszusehen, wann der Feind eine militärische Operation plant. Und dafür ist, glaube ich, Science Fiction relativ hilfreich, weil es da sehr viele Szenarien gibt, wo wir aber jetzt in Wahrheit eigentlich schon fast sind, wo man eben mit Hilfe von sehr vielen Daten, die man gewonnen hat, dann tatsächlich Vorhersagen über die Handlungen von Personen machen kann. Und das ist eigentlich der heilige Gral, glaube ich, der modernen Spionage. Das ist auch das, was die NSA ja versucht. Die sammeln diese ganzen Daten, weil sie hoffen, dann mit Hilfe ihrer Analysecomputer irgendwann wirklich vorhersagen zu können, wo der nächste Anschlag passiert. Was aus den Filmen kommt, wurde dann tatsächlich auch mal probiert. Man hat das versucht umzusetzen. Natürlich vieles aus der Realität wandert dann auch in die Fiktion rein. Weil die Leute, die die Drehbücher schreiben für die Filme, die kennen sich natürlich auch in diesem Bereich aus oder lassen sich zumindest beraten. Der Film hinkt immer weiter, das muss man klar sagen, der Realität hinterher. Ausgedacht oder aus dem wahren Leben? Vertraute eines republikanischen US-Präsidenten hatten wenige Monate vor der Präsidentschaftswahl einen Einbruch in den Hauptsitz der Demokratischen Partei angeleiert, um Abhörtechnik zu installieren und Dokumente abzufotografieren. Die Einbrecher wurden jedoch gefasst. Die Spuren führten in das Umfeld des Präsidenten. Später wurde bekannt, dass der Präsident die Vertuschung des Vorfalls persönlich angeordnet hatte. Mit seinem Rücktritt kam er einem Amtsenthebungsverfahren zuvor. Wahr. Die Watergate-Affäre um US-Präsident Richard Nixon, 1972. Spionage existiert nach wie vor in vielen Lebensbereichen. Sie kann uns alle betreffen. Da sie sich im Verborgenen abspielt, bleibt sie allerdings meist unbemerkt. Das liegt in der Natur der Sache. Ein Trugschluss wäre es jedoch zu glauben, sie finde überhaupt nicht mehr statt. Die Menschen werden bestimmt misstrauisch. Ich bin bin mir ganz sicher, dass zumindest auf einer unterbewussten Ebene sich da jeder mit beschäftigt und dass uns das irgendwie verändern und deformiert. Wie genau, kann man noch nicht sagen. Pardon, mein Handy klingelt, insofern muss ich das mal ausmachen. Angela Merkel, CDU, Bundeskanzlerin. I am therefore ordering a transition. Ich ordne an, dass die massenhafte Datensammlung in seiner jetzigen Form beendet wird. Es soll ein Mechanismus entwickelt werden, der unsere Geheimdienstfähigkeiten bewahrt, ohne dass die Regierung diese Daten aufbewahrt. Barack Obama. Derartige Attacken häufen sich regelmäßig im Zusammenhang mit bedeutenden wirtschafts- und finanzpolitischen Treffen. So wurden wie in den Jahren zuvor, auch 2013, Angriffe im Rahmen des G20-Gipfeltreffens am 5. und 6. September 2013 in St. Petersburg, Russland, festgestellt. Neben mehreren Bundesministerien war unter anderem der Bankensektor betroffen. In geschickt gestalteten E-Mails an hochrangige Entscheidungsträger und deren unmittelbare Mitarbeiter wurde eine Kommunikation der Chefunterhändler der beteiligten Regierungen vorgetäuscht. Damit wurde versucht, die Empfänger zu verleiten, den Schadanhang arglos zu öffnen und so eine Infektion der Systeme auszulösen. Die auf diesem Wege erlangten Informationen hätten dem Angreifer theoretisch erlaubt, die Entscheidungen dieses Gremiums zu Fragen der internationalen Finanz- und Wirtschaftspolitik, der Energie-, Klima- und Entwicklungspolitik sowie zur Korruptionsbekämpfung bereits im Vorfeld abzuschätzen und entsprechend darauf zu reagieren. Selbst wenn wir das uns noch nicht eingestehen wollen, sind wir jetzt wahrscheinlich alle unter einer permanenten und dauerhaften Überwachung, wo es nur ganz wenige Bereiche noch gibt, die davon ausgenommen sind. Und ich denke, dass das langfristig natürlich eine Gesellschaft irgendwie deformiert. Also wenn jeder weiß, dass alles, was er gesagt wird, vielleicht irgendwann in Zukunft mal gegen ihn verwendet werden kann und er selber ja noch gar nicht weiß, was vielleicht in 20 Jahren als Wohl- oder Fehlverhalten angesehen wird, weil alles noch immer auf der Festplatte dann liegen wird, das ist natürlich ein riesiger Bruch. Und daran anknüpfend auch die Frage, wenn es möglich ist, Handlungen von Menschen vorauszusagen, also das, was man Prädiktion nennt, dann kommen wir natürlich auch moralisch und juristisch in einen Bereich, wo wir uns fragen müssen, wenn wir jetzt wissen, dass jemand mit einer hohen Wahrscheinlichkeit in 5 Jahren ein Terrorist ist oder einfach nur ein Räuber oder Mörder, was fangen wir denn dann mit der Information an? Wenn Sie unsicher sind oder ein Informationsgespräch wünschen, können Sie sich jederzeit an das Bundesamt für Verfassungsschutz wenden. Das war Big Brother 2.0 – Spionage in Realität und Fiktion. Ein Feature von Berit Hempel. Mit Tom Hillenbrand, Autor, Eva Horn, Literaturwissenschaftlerin, Matthias Knob, stellvertretender Leiter des Filmmuseums Düsseldorf und Ingo Meersmann, Geschäftsführer des Top-Secrets-Museums in Oberhausen. Mit Auszügen aus den Büchern Drohnenland von Tom Hillenbrand, Die Todesliste von Frederick Forsyth, Empfindliche Wahrheit von John le Carré und Die 6 Tage des Condor von James Grady. Mit Skizzierungen der Serien und Filme Homeland, Born Identity und Staatsfeind Nummer 1. Mit Zitaten aus der Süddeutschen Zeitung, Auszügen aus Broschüren des Bundesamtes für Verfassungsschutz sowie von der Homepage des Bundesnachrichtendienstes. Es sprachen Sigrid Burgholder, Justine Hauer und Stefko Hanuszewski. Ton und Technik Gunter Rose und Oliver Dannert. Regie Susanne Krings. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2015.